Lektion 1, Übung 7. Guten Tag. Mein Name ist Valtino. Rudi Valtino. Guten Tag, Herr Valtino. Ich heiße Beate Bühler. Ich komme aus Basel. Und Sie? Ich komme aus Dresden. Ich bin Informatiker und arbeite als Programmierer bei BMW. Und ich arbeite bei der Firma S&L in Basel. Ich arbeite bei S&L als Produktionsleiterin. Ich bin Elektroingenieurin. Oh, da ist Frau Thomas. Sie ist Vertriebsmitarbeiterin bei der Firma Wegeli in Chur. Sie ist Bürokauffrau von Beruf. Hallo Nina. Hallo Beate. Guten Tag. Das ist Herr Valtino. Ah, guten Tag, Herr Valtino. Guten Tag. Du, Sören, das sind Frau Bühler und Frau Thomas aus der Schweiz. Sören Bläser arbeitet als Praktikant bei der Firma Weidrich AG in Lüneburg. Er ist noch Student. Nicht wahr, Sören? Du bist noch Student.